WDR 5. Neugier genügt. Den Anschluss hat die Mutti gegeben, dass sie sagte, dass ich das zu Lebzeiten noch erfahre, wo der Papa geblieben ist. Und ich habe es kaum für möglich gehalten, dass es da überhaupt noch Unterlagen gibt, weil die Zeit ja immer weiter verstrichen war. Und man hat gedacht, das klappt sowieso nicht. Bernd Burkhardt sitzt mit seiner Frau Karin und seiner Mutter Ilse am Wohnzimmertisch. Dort liegen handgeschriebene Briefe und amtliche Mitteilungen. Nachforschungslaufbogen steht über einem Blatt, darunter der Name Teufert Wilhelm, geboren am 30. April 1902 in Berlin. Mein Vater war erst in Berlin bei der Post und dann wurde er Soldat und dann musste er am Dom Wache stehen immer. 24 Stunden Wache, 24 Stunden zu Hause. Und dann wurde er nachher richtig eingezogen. Das war 14 Tage vor meiner Einsendung nach Krakau zur Ausbildung. Und dann kam er von da weg, mal nach Erfurt. Und wo waren die letzten Briefe her? Aus Österreich. Ja, da hat er mir geschrieben, ich sollte nicht mehr schreiben. Er ist auf dem Transport nach Ungarn. Und dann haben wir nichts mehr von ihm gehört. Über 70 Jahre ist es her, dass Ilse ihren Vater zum letzten Mal gesehen hat. Er kam für ein paar Tage auf Urlaub von der Front nach Berlin, zu seiner Frau und den drei Kindern. Ilse, die Älteste, war eine Vertraute und die wichtigste Stütze für die Mutter in dem schweren Kriegsalltag. Er hat ja in den Briefen schon immer geschrieben, ihm geht's so schlecht. Wir müssen auf kahle Erde schlafen und die Knochen tun ihm so weh. Und dann mussten sie ihre Klamotten am Fluss waschen und dann sind sie halbnackend so lange gegangen und da hat er bestimmt schon eine Lungenentzündung weggehabt. Nur wenige Wochen waren vergangen seit dem letzten Brief des Vaters. Aber als sie nach Kriegsende nichts mehr von ihm hörten, wandte sich Ilses Mutter ans Rote Kreuz. Sie wollte ein Lebenszeichen, brauchte Gewissheit für sich und für ihre drei Kinder. Als auch der Suchdienst ihn nicht fand, ließ sie ihren Mann für tot erklären. Schließlich war die Familie auf Unterhalt angewiesen. Nun bekamen sie wenigstens eine Witwenrente und Halbwaisenrenten. Wir rufen alle Alliierten und deutschen Dienststellen und Behörden und alle, die uns helfen wollen. Wir bitten um Angaben über den Aufenthalt der von uns gesuchten Personen und darüber, wo sich noch irgendwelche Unterlagen befinden, die noch nicht von den zuständigen deutschen Behörden erfasst und an uns weitergeleitet worden sind. Der Suchdienst in seiner heutigen Form ist entstanden in den Wirren der letzten Kriegstage. Man muss sich diese Situation noch mal vor Augen führen. Damals waren Millionen von Menschen auf der Flucht. Sie sind vertrieben worden. Die Armeen hatten sich aufgelöst. Und es gab riesige Flüchtlingsströme im ganzen Land. Und die Infrastruktur war zusammengebrochen. Und da ist relativ spontan in Deutschland die Suchdienstarbeit entstanden. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Kaitjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Zwei ehemalige Wehrmachtsoffiziere schufen bereits im Mai 1945 in Flensburg die Grundlagen für ein Flüchtlingshilfswerk. Binnen kürzester Zeit wurde ihr Büro zur Anlaufstelle für Tausende. Umherirrende Soldaten, Vertriebene, Flüchtende, auseinandergerissene Familien. Jeder vierte Deutsche suchte einen Angehörigen oder wurde selbst gesucht. Erika Tränkner aus Glogau in Schlesien. Ich suche meinen Vater, der Soldat ist, meine Schwester Anneliese und Ruth, die ich auf der Flucht verloren habe, und meine Mutter, die in Potsdam verschüttet ist. Im Dezember 1945 liefen dann im Radio die ersten Suchmeldungen. Schließlich wurden sie von 10 deutschen Rundfunkstationen regelmäßig gesendet. Ronald Reimann vom Berliner Suchdienstbüro. Letztlich ist das alles sehr spontan entstanden. Die Menschen haben an Häuserwänden ihre Suchnachrichten hinterlassen. Und da hat man begonnen, auf allem, was an Papier verfügbar war, Suchanfragen aufzunehmen. So sind dann diese großen Karteien entstanden. Karteien derjenigen, die eine Suchanfrage gestellt haben, aber auch eben Registrierungskarteien von Wehrmachtssoldaten, die entlassen worden sind, von evakuierten Flüchtlingen und von anderen Menschen, die eben überall im Lande irgendwo untergekommen sind. Und das Rote Kreuz konnte dann aufgrund dieser Karteiangaben sehr schnell Auskünfte erteilen, wo eben die vermissten Angehörigen geblieben sind. Die beiden Initiatoren des Suchdienstes, der spätere Soziologieprofessor Helmut Schelsky und der Mathematiker Kurt Wagner, hatten ein einfaches, aber geniales Suchsystem aus dem Ersten Weltkrieg aufgegriffen. Wer suchte, so die Überlegung, müsste doch gleichzeitig auch ein Gesuchter sein. Deshalb wurden für jeden, der sich meldete, zwei Karteikarten ausgefüllt. Eine grüne Suchkarte, auf deren Vorderseite die Daten der gesuchten Person und auf deren Rückseite die Daten des Suchantragstellers standen, und eine gelbe Stammkarte, die den Antragsteller auf der Vorderseite vermerkte und den Gesuchten auf der Rückseite. Dann habe ich in München angerufen, habe mich da erkundigt, hat man mir eine Adresse gegeben, hat mir Unterlagen zugeschickt, einen sogenannten Nachforschungslaufbogen, wo also verschiedene Daten desjenigen, der gesucht werden sollte, und der Familie aufgeführt werden mussten. Seit 1945 konnten mit Hilfe des DRK-Suchdienstes 16 Millionen Menschen wieder zueinander finden. Den meisten gelang das innerhalb der ersten 5 Nachkriegsjahre. Aber bis heute ist das Schicksal von 1,3 Millionen Kriegsvermissten ungeklärt. Karin Burkhardt, die sich für ihre Schwiegermutter ans DRK gewandt hatte, war auf eine Wartezeit gefasst. Wir haben im September letzten Jahres den Antrag gestellt und wir haben schon am 10.11. Bescheid bekommen. Also es ist eigentlich unwahrscheinlich. Also es ist wie ein Wunder, dass die Unterlagen jetzt auch zum Einsehen waren. Damit haben wir, glaube ich, alle Mann nicht gerechnet, ne? Und was da alles auch bei ist, da sind so viele Sachen noch bei, ein Lagerspiegel, wo das genau war, was es da für Krankheiten gegeben hat, woran die meisten Menschen gestorben sind. Den Burkhardts geben diese Auskünfte nun Gewissheit über die letzten Wochen und Monate Wilhelm Teuferts. Von seiner Gefangennahme bei Gallneukirchen in Österreich bis zu seinem Tod an der russischen Bahnstation Filonowo, nahe dem damaligen Stalingrad, am 12. September 1945. Da ist genau beschrieben, wo das Lager war, also an der Wolga, klimatische Verhältnisse, sehr heiße Sommer, sehr kalte Winter. Und dieses Lager war belegt von Februar 1943 bis Mai 1954 waren dort deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Ja, und wie groß diese Lager waren, hat man uns hier auch mitgeteilt. Das waren 2000 Kriegsgefangene in kleinen Lagern. Und zwar haben die gelebt in kleinen Zelten, in Erdbunkern, in Holz- und Steinbaracken. Wir haben im Suchdienst seit Anfang der 90er Jahre ein neues Kapitel schreiben können. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit Glasnost und Perestroika, ist es dem Suchdienst möglich geworden, an ganz neue, schicksalsklärende Unterlagen heranzukommen. Wir haben gleich 1990 angefangen, Kontakt zu Archiven in Russland aufzunehmen, Geheimdienstarchive, Militärarchive. Und wie wir dann feststellen konnten, die ehemalige Sowjetunion war sehr akribisch bei der Erfassung der Kriegsgefangenen. Und es gab und gibt wirklich eine Unmenge von Kriegsgefangenenakten. Und auf die konnte jetzt der DRK-Suchdienst Zugriff nehmen. Für uns als die Enkelkinder war das schon ganz schön hart gewesen, was die da erlebt haben. Und dass sich das Rote Kreuz auch die Mühe gemacht hat, uns das nochmal zuzuschicken, da waren wir ganz schön baff. Und da kann man sich eigentlich nur für bedanken, dass das möglich ist heute. Heutzutage ist es nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass hier noch ein Kriegsvermisster wieder lebend auftaucht. Aber es ist für die Familien weiterhin sehr wichtig, möglichst genaue Informationen zu bekommen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Und hier sind gerade jetzt die Unterlagen, die wir aus den russischen Archiven bekommen, ein ganz, ganz wichtiges Informationsmittel. Und wir wissen aus vielen Rückmeldungen von den Familien, dass sie letztlich damit auch abschließen können mit Lücken innerhalb der Familiengeschichte. Wenn sie jetzt eben ganz genau wissen, der Vater, der Großvater ist nicht nur ein Kriegsvermisster, nein, wir wissen jetzt ganz genau, was ist mit ihm geschehen, wo ist er in Gefangenschaft geraten, in welchem sowjetischen Kriegsgefangenenlager hat er sich befunden, welche Krankheiten hat er vielleicht noch gehabt und wann und wo ist er verstorben. Da begraben ist das Mann. Du weißt, wo er ist, ne? Nicht einfach so. Ja. Irgendwie ist das eine innerliche Beruhigung, ja. Noch heute erreichen den DRK-Suchdienst Monat für Monat bis zu 1000 Anfragen nach den Vermissten des Zweiten Weltkrieges. Dazu kommen aber auch neue Suchanträge, Anträge von Menschen, die vertrieben wurden, und von Flüchtlingen wie Suri H. und ihren drei Geschwistern aus Syrien. Es ist Suri Hatan, از حتم اوران این پارک ايش برغم مشاكل لك الورهابون وحياه الور صعب ومعيشتنا مع الور دبا زي هاد بالذات ايش كما اوس دمشقس اني سيريا زي هاد بالذات ايش كما ان سيريا ان تركيا ان تركيا ديركت ناخ دوتشلاند. Ein kleines Büro in einem Bürgerzentrum am Rande der brandenburgischen Kleinstadt Oranienburg. Stefanie Luis, Beauftragte des DRK-Suchdienstes, sitzt mit 4 jungen Leuten am Tisch. Suri, ihre Schwester, ein Bruder und ein Verwandter aus Berlin. Der lebt bereits seit längerer Zeit in Deutschland und versucht zu übersetzen. Er hat gesagt, ich habe als Soldaten bei der Regierung viele Bomben hat, also ISIS hat gemacht und ich kann nicht bleiben in Damaskus, eine Syrien. Erst nach und nach wird klar, warum die 4 Geschwister geflohen sind. Die zunehmenden Bombardierungen, der Bürgerkrieg, vor allem aber die heranrückenden IS-Kämpfer versetzten sie in Angst und Panik. Beide Brüder hatten als Kurden in der Regierungsarmee gedient. Sie mussten damit rechnen, dass der IS sie sucht. Ich glaube, wir haben uns getroffen gegen Ende letzten Jahres. Das allererste Mal, da hatte die Familie noch Kontakt zu ihren Eltern und ihren Geschwistern in Syrien. Da ging es das erste Mal darum, ob die herkommen können als Familie, ne, dass wir Familienzusammenführung machen können. Dazu habe ich beraten, dann sind ein paar Wochen vergangen und dann standen sie alle wieder vor der Tür und haben gesagt, sie haben keinen Kontakt mehr. Die Flüchtlinge kommen aus einer großen kurdischen Familie. Vater, Mutter und 12 Kinder lebten zusammen in einem Haus im Heimatdorf nahe Damaskus. Als die 4 sich Schleppern anvertrauten, in mehreren Wochen über die Türkei nach Deutschland kamen, blieben Eltern und jüngere Geschwister zurück. Und jetzt waren die Eltern nicht mehr erreichbar. Die internationale Suchdienstarbeit, so wie wir sie in der heutigen Form betreiben, rührt letztlich aus den 1970er Jahren her, vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges. Viele erinnern sich sicherlich noch an die großen Flüchtlingsströme aus Südostasien, an die Boat People, die unter Einsatz ihres Lebens auf kleinen Schaluppen versucht haben, aus Vietnam zu fliehen. Und viele dieser Flüchtlinge sind auch nach Deutschland gekommen. Und viele von ihnen haben natürlich den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren. Die inzwischen digitalisierte Datei des DRK-Suchdienstes ist auf 50 Millionen Karteikarten angewachsen. Noch immer ist sie für die Arbeit unerlässlich. Allerdings machen es moderne Medien heute viel leichter, sich nicht zu verlieren oder sich rasch wiederzufinden. Kontakt halten per Handy, E-Mail-Adresse, Skype. Vorausgesetzt, die Technik funktioniert. Suri und ihre Geschwister wandten sich an den Suchdienst, als sie die Eltern plötzlich nicht mehr telefonisch erreichen konnten. Was war geschehen? Waren auch sie geflohen? Lebten sie noch und waren sie gesund? Das sind manchmal ganz praktische Dinge. Der Handyvertrag wird nicht mehr bezahlt, plötzlich funktioniert das Handy nicht mehr. Oder in dem Land herrscht Bürgerkrieg und die Internetverbindungen funktionieren nicht vernünftig. Die Netze brechen zusammen, es ist schlichtweg nicht genügend Strom da, um per Internet den Kontakt zu halten. Das sind alles Situationen, wo dann unsere Dienstleistungen als Suchdienst erforderlich werden und wo wir dann den Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es ist leider nicht so, dass wir hier ganz problemlos auf einen Pool von Dolmetschern zurückgreifen könnten, die, sage ich mal, die 200 wichtigsten Sprachen abdecken können. Das heißt, vieles müssen wir jeweils im Einzelfall klären. Gibt es Angehörige, die übersetzen können? Können wir eventuell Freiwillige des Roten Kreuzes für Übersetzungsdienste mit hinzuziehen? Brauchen wir vielleicht auch mal einen professionellen Dolmetscher? Er hat gesagt, in Damaskus, in Syrien bis also Türkei, eine Monate dauert. Ja, und Türkei und bei Deutschland, ich weiß nicht, man, ja, nicht bereit, auch die Stücke und Harte in Deutschland. Also 4 Tage. Alleine die Transkription arabischer Namen, die Namensschreibweise, was ist Vorname, was ist Nachname, das macht es doch sehr, sehr schwierig, um zum Beispiel im Ausländerzentralregister abzufragen. Diese Erkenntnis hat uns zusammen mit 18 anderen europäischen Rotkreuzgesellschaften dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen was Neues versuchen. Und wir haben jetzt vor 1,5 Jahren ein neues Projekt gestartet, Migrants in Europe, Family Links Website. Das sieht ganz konkret so aus, wenn wir jetzt einen Suchantrag aufnehmen, fragen wir den Suchenden auch immer, ob er sich fotografieren lassen möchte. Und es gibt unterdessen auf einer Website des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eine ganze Galerie mit Fotos von Suchenden, die dort nicht namentlich genannt werden, sondern nur ihr Foto abgebildet haben mit dem Hinweis, ich suche meinen Bruder, ich suche meinen Ehepartner, ich suche meinen Vater. Und wenn dann jemand im Internet diese Fotos sieht, kann er sofort darauf klicken und dann eine E-Mail-Nachricht produzieren, die dann bei dem Suchdienst landet, welches diesen Fall betreut. Sulaiman stellte ein Foto auf die Website des Internationalen Roten Kreuzes. Damit die Eltern ihn vielleicht finden und über den DRK oder den Roten Halbmond Kontakt aufnehmen. Sie warteten, bis sie auf einmal über eine Verwandte erfuhren, Eltern und Geschwister waren erst einmal ins Nachbardorf zu Freunden gezogen. Eine Granate hatte das Haus getroffen und unbewohnbar gemacht. Aber alle lebten und waren gesund. Wir hatten hier einen Suchantrag aufgenommen von einer Frau aus Syrien, die ihre Eltern sucht. Sie sind gemeinsam aus Syrien geflohen und hatten sich auf der Flucht dann aus den Augen verloren. Die Frau hat dann hier den Suchantrag aufgegeben, hat uns ihr Foto zur Verfügung gestellt und wir haben dann das Foto für sie auf dieser Website eingestellt. Und bereits nach relativ kurzer Zeit kam dann die Meldung, da ist jemand, der sagt, das wäre der Vater. Der Vater mit dem Rest der Familie befindet sich immer noch als Flüchtling in der Türkei und hat sich selber auf die Suche gemacht im Internet und sah dann dort plötzlich das Foto seiner Tochter. Und die Familie hat dann ruckzuck begonnen, miteinander zu skypen und war heilfroh, dass sie es geschafft haben, zumindest über die Entfernung wieder miteinander in Kontakt zu treten. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.